Kundgabe 3181. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.7.1944. Binden des Gegners von Gott. Missbrauch der Macht. Gottes Macht ist unbeschränkt und sie erstreckt sich auch in das Reich dessen, der sein Gegner ist. Auch diese geistige Welt ist ihm untertan und dennoch lässt er seinem Gegner große Freiheit, indem er ihm die Gewalt nicht nimmt über die Seele des Menschen, doch nur bis zu einer gewissen Grenze. Es ist der Mensch nicht schutzlos der Gewalt des Bösen ausgeliefert, denn er kann ihm seinen Willen und seine Liebe entgegensetzen. Und dann ist der Gegner Gottes völlig machtlos. Und Gott steht dem Menschen in jeder Weise zur Seite, so er sich an ihn wendet um Hilfe. Doch es behält jener die Gewalt über den Menschen, so dieser selbst sie einräumt. Gott aber lässt dies zu. Weil der Mensch selbst tätig werden muss, will er vollkommen werden. Es müssen ihm sowohl nach oben wie nach unten die Wege frei bleiben. Er muss das Böse aus eigenem Antrieb meiden und dem Guten zustreben. Darum muss auch das Böse ihn beeinflussen können und kann deshalb nicht gänzlich verbannt sein in der Welt. Doch so der Wille des Menschen zu schwach ist und er keine Unterstützung durch Gott erbittet, liefert er sich selbst der Macht des Bösen aus. Und dieser nützet sie in einer Weise, dass er Gott gänzlich zu verdrängen sucht, dass er alles Wesenhafte auf der Erde in seinen Bann zu schlagen sucht und in einer Weise tätig ist, die Gott nun bestimmt, seine Macht dagegen zu setzen und seinen Gegner zu schlagen auf lange Zeit, ihn zu binden, das heißt, ihm seine Macht zu nehmen. Denn ihm untersteht das gesamte geistige Reich. Und auch das muss sich seinem Willen und seiner Macht beugen, was sich ihm nicht freiwillig unterstellt. Und so die Zeit gekommen ist, wird ihm jegliche Macht genommen. Seine Gegnerschaft erstreckt sich darauf, das Geistige von Gott zu trennen, es in endlose Ferne zu versetzen und es in seine Gewalt zu bekommen. Das Geistige aber muss aus eigenem Willen Gott zustreben, will es in dessen Nähe kommen. Gezwungen wird es weder von Gott, noch kann es der Gegner Gottes gezwungenerweise sich zuleiten, sondern eine jede Macht sucht es für sich zu gewinnen, nur mit entgegengesetzten Mitteln. Und es hat der Gegner von Gott auch die Zulassung bekommen, das Wesenhafte, die Seele des Menschen zu beeinflussen, jedoch immer unter der Voraussetzung, dass der Mensch auch Kenntnis hat von der ewigen Gottheit und von ihrem Walten und Wirken und sich daher frei entscheiden kann für eine der beiden Mächte, für Gut oder Böse. So wie aber der Gegner Gottes diese Zulassung missbraucht, insofern, als dass er der Menschheit das Wissen um Gott und sein Wirken entziehen will, tritt die unbegrenzte Macht Gottes in Aktion. Und er nimmt ihm nun jegliche Macht für eine Zeit, auf dass das Gott zustrebende Geistige ungehindert ist, also wieder zurückkehren kann zu dem, von dem es ursprünglich ausgegangen ist. Gottes Macht ist unbeschränkt, und ob auch der Gegner seine Macht entfaltet und scheinbar Erfolg hat, so ist doch diese Macht ihm erst von Gott gegeben, und er kann sie ihm nehmen, wie und wann er will. Es regieret nur ein Wille über Himmel und Erde, und dieser regieret in aller Weisheit und Liebe. Die Macht aber, die sich äußert, der Weisheit und Liebe entgegengesetzt, ist niemals göttlich und daher auch nicht von Bestand. Sie muss sich beugen vor dem Höchsten, so dieser ein Unterwerfen verlangt, so die Willensfreiheit missbraucht wird in einer Weise, die über seine Befugnis geht. So der Gegner Gottes gegen ihn selbst vorgeht und alles Geistige mit sich ziehen will. Dann lässt Gott ihn seine Macht fühlen. Er bindet ihn und macht ihn unschädlich auf lange Zeit. Amen.